So sitze ich also bei Audioboo. Alles ein bisschen enger, aber auch familiärer. Wieso habe ich eigentlich nur 3 Minuten? Oh, mein Name ist Ricky und früher machte ich Non-PG. Jetzt könnt ihr mich hören auf Audioboo unter dem Namen Ricky Palm. Und jetzt sitze ich hier im Audioboo Ricky Palm Studio. Hallo, hier ist Dennis Retzler von Retz.de. Wir machen jetzt Audioboos und zwar, Nico, hast du denn schon einen tollen Boo aufgenommen? Na klar, Alter, weißt du doch ganz genau, wenn ich einen guten Boo mache, dann mache ich immer einen Haufen hin. Deswegen sage ich ja auch ein Audioboo, habe ich mir überlegt, ist eine super Sache. Eigentlich weiß ich auch gar nicht, wie oft ich das hier machen soll. Oft oder nicht oft? Also einmal im Monat oder einmal im Jahr, einmal in der Woche oder einmal am Tag. Tja, ich werde hier über Wrestling und die UFC berichten. Brandaktuell werdet ihr meine Meinungen zu Pay-Per-Views jeglicher Art hören. Zum Beispiel zu Payback oder UFC 162. Ich habe eigentlich auch andere Sachen noch, die ich gern bereden würde. Apps, die ich ausprobiert habe. Frauen, die ich im Genitalbereich geleckt habe. Nach Geschmacksrichtungen würde ich die sortieren gerne. Vielen ist überhaupt noch gar nicht aufgefallen, dass sie meinen Namen ständig falsch schreiben. Also für die ganz Debilen unter euch, Ricky schreibt man R-I-K-Y. Jedenfalls bei mir und in meinem Fall. Und Ricky Palm at, nee, andersrum, at Ricky Palm. At Ricky Palm ist der Twitter-Account, den man followen sollte, wenn man nichts verpassen will. Kein Audioboo entgeht dir, wenn du mir auf Twitter folgst. Ja. Puh. Ich glaube, ich mache das einfach so, wie ich will. Jede Woche ein Audioboo. Vielleicht einmal im Monat. Jedes halbe Jahr. Einmal im Quartal. Werdet ihr mit dem Neuesten des Allerneuesten rund um MMA und Wrestling versorgt. Ihr könnt ja eine 3-Minuten-Countdown-Show jetzt in Zukunft hier mal machen. Naja.